to look and for me to fear. I'm a star, mach mir Mut, die schwarzen Katzen vom Recht. Ist mir das scheißegal, ob unter einer Leiter durchgehen. Dieser Scheiß kann mich mal. Hier kommt die 13, gleich habt ihr's geschafft. Die elende 13, dieses Lied gibt mir Kraft. Ja, das Lied Nummer 13, es ist meine Lieblingszahl. Macht jetzt alle mit, sonst sing ich es noch einmal. Auch wenn ich mal Salz verschütte, bringt mir das kein Pech. Zerbrech ich mal nen Spiegel, geht es mir auch nicht schlecht. Auch wenn ich mit dem falschen Fuß aufstehe, mach ich mir keinen Kopf. Was mir auch immer passiert, ich packe das Glück beim Schopf. Hier kommt die 13, gleich habt ihr's geschafft. Die elende 13, dieses Lied gibt mir Kraft. Ja, das Lied Nummer 13, es ist meine Lieblingszahl. Macht jetzt alle mit, sonst sing ich es noch einmal. Doch auch mir passieren Missgeschicke, das ist völlig normal. Davon lass ich mich nicht abschrecken, das ist mir völlig egal. Ich glaube an mich selber, stehe fest in mir. So genieße ich das Leben und so ist das Glück bei mir. Hier kommt die 13, gleich habt ihr's geschafft. Die elende 13, dieses Lied gib mir Kraft, ja, das Lied Nummer 13, es ist meine Lieblingszahl. Macht jetzt alle mit, sonst sing ich es nochmal. Hier kommt die 13, gleich habt ihr's geschafft. Die elende 13, dieses Lied gib mir Kraft, ja, das Lied